Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bing Stammtisch. Hier die Kapitel-Reviews, wie eigentlich jede Woche. Mit dabei ist wie immer der Kevin. Aloha. Und ich bin der Max. Und wir besprechen heute Kapitel 873 mit dem Titel Trapped Like Sweets in a Cage. Der deutsche Titel ist leider aktuell noch nicht bekannt, da die Übersetzung, während wir aufnehmen, noch läuft. Aber ich denke Wahrscheinlich. mal, Süßigkeiten. Gefangen wie Süßigkeiten in einem Käfig. Also ist ja, wird ja angegeben hier als Wortspiel auf die Redewendung Rats in a Cage. Also wie Ratten im Käfig und dann kannst du wahrscheinlich wie Süßigkeiten im Käfig oder so. Ja, vermutlich. Und Oh, jetzt fährt hier irgendwer mit dem Moped draußen vorne rum. Das kann nicht wahr sein. egal, hört man kaum. Na gut. Für mich wird gerade die Cover-Story von einer Sekunde auf die andere ungefähr 500% interessanter. Ja, für mich auch. Ich habe das gesehen und musste direkt. Oh, fuck! So, das war so mein erster Ausruf. Oh, shit! Ja, also einige oder ein paar Leute im Reddit haben gesagt, so, hey, ja, ist halt von so einem random Piraten auf der Insel gelandet. Ja, aber welcher Pirat das ist, ist nämlich Shanks. Das heißt, diese Insel scheint Territorium von Shanks zu sein, der da eine übergroße Flagge aufgestellt hat. Extrem groß, Ja. ja. Was hält Bartolomeo denn davon, wenn. Ne, was hält Shanks denn davon, wenn Bartolomeo Ruffy-Merchandise auf seiner Insel vertickt? Also ich glaube, wenn Shanks davon mitkriegt, dass da irgendjemand Ruffy-Merchandise verkauft, ist das, freut er sich bestimmt. Aber Bartolomeo weiß ja nicht, was Shanks und Ruffy für eine Vergangenheit haben. Das stimmt, das weiß ja eigentlich niemand. Das weiß wirklich niemand, außer die Shanks-Bande halt. Und wenn Und jetzt, Ruffy, ja. wenn Also die Bartolomeo jetzt Ruffy-Bande. irgendwie Shanks ans Bein pisst, dann muss Shanks erstmal mit Ruffy reden. So, ey, Ruffy, sag mal, Was macht der denn da, der was macht denn der Bartolo? Typ da, den du da abgestellt hast? Ich stelle mir das ja, dann muss Ruffy erst Bartolomeo ranrufen und naja. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werden dann wahrscheinlich mehr Teile werden. Vielleicht taucht irgendwie Shanks mit seiner Bande da auf und feiert mit Bartolomeo ein Fest oder Das so. könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und Ja. dann lernt Bartolomeo die Vergangenheit kennen, dann ist er noch mehr Fan. Ja, genau. Dann stirbt er wahrscheinlich an Excitement. Das könnte passieren. Ja, na gut. Das eigentliche Kapitel steigt damit ein, dass ja aus den Trümmern kann man ja eigentlich nicht sagen, aus den Überresten des Schlosses beziehungsweise des daraus gemachten Kuchens ein paar Leute gerettet werden. Die Big Mom Crew scheint sich so ein bisschen organisieren zu wollen. Die Verfolgung der Strohhüte von Capone und der Germa irgendwie weiter voranzubringen. Wir sehen Peckoms, der einfach mal noch eine ja, Labertasche ist und denen erzählt, dass die Finch-Menschen Piraten abgehauen sind. Wir Also. kriegen auch offiziell Kompott vorgestellt, ne? Ja, stimmt. Die hatte vorher noch nicht ihre Einführung, aber ohne nennenswerte Informationen. Also alles, was da steht, wussten wir eigentlich schon. Älteste Tochter, also ist die Nummer 1 quasi. Ja, sie sieht auch vom Aussehen her Big Mom von ihren Kindern auf jeden Fall am ähnlichsten. Auf jeden Fall, ja. Ja, und also ich war noch nie der allergrößte Peckoms-Fan, muss ich sagen. Seine Comedy-Momente mit Ruffy waren immer ganz cool, aber was ist mit seiner Treue und seiner Solidarität, das falsche Wort, seiner Hingabe zu Big Mom auf sich hat, ist noch nicht so mein, also ich verstehe nicht wie. Also er hat halt gesehen, wie Big Mom quasi ohne Rücksicht auf Verluste befohlen hat, Sanji zu holen, der sein Land gerettet hat. Er hat gesehen, wie Big Mom selbst Zeppo, also dem Freund von Pedro, das Leben genommen hat und wahrscheinlich auch seinem Freund. Er hat gesehen, dass die Strohhüte vermutlich auch in Gefahr sind. Ich verstehe nicht, warum er immer noch zu ihr hält. Also, irgendwas muss da doch hinterstecken, oder? Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so banal ist. Irgendwas muss da noch im Argen sein, weil wenn das wirklich so einfach wäre, dann wäre ich aber hart enttäuscht von Peckum. Ja, also ich glaube, der einzige Punkt, wo ich denke, ja, das könnte sein, weil es ist ja auch nicht so wie bei der Fischmenscheninsel, dass zum Beispiel So und die Minks von Big Mom unterstützt werden. Das ist ja nicht so. Die haben ja quasi gar nichts miteinander zu tun. Und der einzige Punkt, vielleicht Angst vor der Macht, also Angst, dass alle umgebracht werden, wenn eher Big Mom nicht gehorsam ist. Sowas ist so für mich der einzige Punkt, der irgendwie in Frage kommt. Ja. Da. Keine Ahnung. Naja. Wird sich zeigen, hoffentlich. Katakuri scheint auf jeden Fall weiterhin schlechte Laune zu haben. Und er bringt einen relativ coolen Ausspruch, finde ich. Nämlich, dass sie Ruffy stoppen müssen, bevor er... bevor er so gefährlich wird, dass er Big Mom gefährden kann. Das ist, glaube ich, die Formulierung. Bevor er eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Ja, aber ist schon so ein bisschen Anerkennung auch in den Worten, oder? Also, dann ist er ja jetzt schon eine Bedrohung, aber noch keine ernste Bedrohung. Ja, Katakuri sieht auf jeden Fall Potenzial in Ruffy, dass das irgendwann durchaus der Fall sein wird. Mhm. Er will das verhindern, bevor es soweit. Bevor es dazu kommt. Genau. Unterbrochen wird dieser kleine Monolog, keine Ahnung, seine Gedanken davon, dass Smoothie angerannt kommt. Mal wieder. Ja. Was macht diese Frau? Also, beim letzten Mal war es ja schon so ein bisschen absehbar. Sie ist ja von hinten, hat ja Big Mom dann quasi als Erste in ihrem Zustand gesehen. Und Big Mom kommt dann auch dementsprechend angerannt mit einer Haki-verstärkten Hand und Opera in der Hand, in der linken. Sieht sehr lustig aus. Ja, da ist einfach so blob. Und ich muss jetzt mal dich fragen, verstehst du diesen Zustand so ganz, den Big Mom da hat? Steig da nicht so ganz durch. Also ich dachte eigentlich, sie wäre unaufhaltsam, aber man scheint ja, wie wir später noch sehen, doch die Möglichkeit zu haben, irgendwie zu verhandeln oder irgendwie, weiß ich nicht, Einfluss auf sie zu nehmen. Also ist ja so, dass sie in diesem Wahn praktisch ist, dass sie alles vernichtet, was ihr irgendwie in den Weg kommt, bis sie, und du kannst diesen Zustand nur stoppen, wenn du ihr das gibst, was sie essen will. So, genau. Es ist in diesem Fall der Hochzeitskuchen, aber der ist ja nicht mehr da. Mhm. Jetzt kann das sein, dass Perespero redet ihr zu, während ihrer Rage, dass die Strohhüter den Hochzeitskuchen geklaut haben und sie hört drauf. Kommen wir gleich noch zu. Ja. Ich glaube, warum er ihr zureden kann, ist, weil er ihr Sohn ist. Und die halt in der Bande sind, irgendwie da so ein Band haben. Da kann sich jetzt nicht Batch, weiß ich nicht, ob Batch wahrscheinlich auch schon nicht mehr, kann sich da nicht hinstellen. Ich verstehe den Punkt, ja, aber das hat ja bei Muskat, der wurde ja einfach getötet. Der hat ja gesagt, Mama, warte, du bekommst deinen Kuchen. Oder deine Creme Brûlée, keine Ahnung, was das war. Aber in dem Moment, also das ist irgendwie für mich nicht durchsichtig, dieser Zustand. Entweder müsste sie komplett unkontrollierbar sein und neben Opera quasi noch die ganze Insel auseinandernehmen lassen. Oder dieser Zustand hätte gar nicht so eine Daseinsberechtigung, wie er uns vorgestellt worden ist, nämlich, dass sie quasi, wenn ihr gesagt wird, Big Mom bekommt ihren Essensanfall, ich gehe jetzt dahin und sage, sie sagt, ich will Karotten, okay, es wird sie nicht, ich will Schokolade, dass man dann sagt, hier, geh auf Insel XY, da ist Schokolade, sie setzt sich auf die Wolke und fliegt zu der Insel hin und holt sich ihre Schokolade. Ende des Anfalls. Das ist irgendwie, also ich finde das nicht so ganz durchsichtig, ich finde, also entweder müsste sie komplett Rage-Mode unbeeinflussbar sein oder sie hätten sich den Zustand auch sparen können. Ja, finde ich. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es ist nicht konsequent genug gedacht. Wenn wir jetzt einmal gesehen haben, dass sie in diesem Anfall einfach irgendjemanden tötet, ihrer Familie, und dem praktisch gar nicht zuhört, aber jetzt auf einmal hört sie zu. Ja, also unabhängig davon, dass ich bis heute nicht glaube, dass, als sie ihre Familie gegessen hat, in Anführungsstrichen, dass sie da so einen Anfall hatte, aber die beiden Anfälle, wo wir es auf jeden Fall auch mit diesen Augen gesehen haben, nämlich bei den Riesen und bei den in dem, was jetzt auch schon im Anime gezeigt wurde, quasi das erste Mal in Chocolate Town da, das sah halt irgendwie, das war für mich nicht, passt irgendwie nicht zu dem, was wir jetzt gerade sehen, muss ich ehrlich sagen. Was noch eine ganz nette Anekdote ist, es wird quasi viel Zeit darauf verwendet, im Kapitel zu erklären, wie man an den neuen Kuchen drankommt, und so als Side Note sehen wir kurz Streusen, der, ja, sagen wir mal, unglücklich aufgekommen ist, ist, glaube ich, die Formulierung. Ist das sein Auge, was da so geschwollen ist? Ich glaube, seine Nase. Nee, die Nase ist doch daneben. Ja, okay, stimmt. Er hat auf jeden Fall eine Riesenbeule im Gesicht. Irgendwas scheint auf jeden Fall schwer geschwollen an ihm zu sein. Der Arzt hat ihn schon an einen Tropf und eine Blutinfusion angeschlossen. Ist wohl kein, also Kunsttouren ist für Streusen wohl eher nichts, würde ich sagen. Ja, die Karriere als Gymnastikprofi kann er sich abschminken. Mhm. Ist aber auch so geil, er rettet alle und kommt als einziger, fällt dahin. Ja. Er hat auch so einen ganz verkümmerten Arm, oder? So sieht das aus. Also sein linker Arm ist ja normal, aber der rechte ist super klein und dünn. Ja, entweder ist das seltsam. Jetzt perspektivisch halt bedingt, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist, glaube ich, eher die Perspektive in dem Fall. Gut, die angesprochene Szene mit Perospero kommt, der sich ihr relativ mutig in den Weg stellt und sagt, dass die Strohhüte den Hochzeitskuchen gestohlen haben. Genau, dass es einen Ersatzkuchen gab, aber den haben die Strohhüte jetzt mitgenommen. Genau, Big Mom scheint das zu glauben, beziehungsweise sagt, wenn das nicht stimmt, dann wird dich das dein Leben kosten, Perospero. Ja. Und sie setzt sich auf Jindo Jun und fliegt davon. Sehr gut. Das ist übrigens sehr schön, finde ich, so eine Seite. Oh. Was? Handy? Eine Seite einfach schön darauf verwendet, wie sie erst auf die Wolke aufsteigt, also die Wolke ruft, dann aufsteigt und dann quasi wirklich wie so Jindo Jun mit sabberndem Mund davon düst. Also ist schon so ein bisschen, also man merkt, dass da eindeutig die Motivation für diesen Arc so ein bisschen Märchenthematik war. Vielleicht auch so ein bisschen Fantasy, würde ich gar nicht sagen, aber das kommt mir schon sehr kindhaft irgendwie gerade ein bisschen vor. Es gefällt mir aber insgesamt in dem Arc ganz gut. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Mag übrigens, wie Napoleon guckt. Nach dem Motto, we're gonna get ya. Ja, genau. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich finde, Napoleon zu beobachten, so allgemein in jedem Panel, ist immer lohnenswert. Also der hat meistens irgendwelche lustigen Gesichtsausdrücke oder er hat manchmal so ein confused, also ein verwirrtes Gesicht. Das finde ich immer ganz witzig. Der scheint von Big Mom die Sachen auch nicht alle so nachzuvollziehen. Ja, wie gesagt, dann wird halt etwas viel darüber diskutiert, wie der Kuchen gemacht werden kann, und dann taucht Pudding auf. Ich denke, zur Herstellung eines neuen Kuchens brauchen wir jetzt nicht viel sagen, oder? Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie noch relevant für die Strömung wird. Nee, glaube ich auch nicht. Also, Pudding sagt halt, es soll ein Schokoladenkuchen sein, und Experte in dieser Art von Kuchen ist Chiffon. Genau, Chiffon ist übrigens eine Kuchenart. Das wird ja auch so kurz erwähnt. Ja. Also es gibt einen Chiffon-Kuchen, was irgendwie so ein Schokokuchen ist, glaube ich. Gut. Ja, Chiffon ist aber weg. Ja, da müssen sie erst Batch wieder einholen. Ja, was sagst du zu Pudding? Die jetzt wieder hilfsbereit, evil, was auch immer ist. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Pudding interessiert mich null. Nee, mich auch nicht. Also die ersten zwei Umschwünge waren ja noch ganz witzig, aber mittlerweile, also mir wäre es auch ehrlich, ja, da kann mir nachher noch was zu sagen. Ich denke mal, die letzte Seite ist ja relativ aussagekräftig, aber mir wäre es im Grunde auch egal, was jetzt letzten Endes mit Pudding beziehungsweise mit der Insel passiert. Ich finde, für den Leser ist eigentlich nur wichtig, dass die Strohhüte ihr Ziel erfüllt haben. Also quasi ihre Objectives auf der Map erfüllt haben, würde man beim E-Sport, glaube ich, sagen. Und deswegen, es gibt halt keinen Grund mehr, da zu bleiben. Und es gibt auch eigentlich für Oda keinen Grund, jetzt noch zu schildern, wie sie Big Mom aus ihrer aus ihrem Anfall stoppen können. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ein Zeitungsbericht, der das dann in 2 Wochen berichtet und darüber die Strohhüte erfahren, was am Ende passiert ist, wäre, glaube ich, inhaltlich einfacher und kürzer und würde, ja, ich finde, dieses Kapitel hat wieder ein bisschen das Tempo der Flucht rausgenommen, weil, ja, ich weiß nicht, dieser lange Kuchentalk, wie man jetzt den Kuchen macht, wo man den findet, was mit den einzigartigen Zutaten ist, die dann doch noch irgendwo gelagert wurden. Gut, man kann jetzt sagen, vielleicht lügt Pudding auch wieder. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist Puddings Ziel, jetzt doch Sanji zu retten, weil sie sich in ihn verliebt hat. Ja, will ich beides ehrlich gesagt nicht sehen. Ich auch nicht. Ich will, so gern ich den Arc auch hatte und so gern ich Big Mom hatte, eigentlich diese Handlung auf der Insel möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Das möchte ich irgendwie so ein bisschen offen gelassen haben. Weil für uns sind halt die Strohhüte relevant und nicht mehr. Ja. Im ersten Blick. Als kleiner MVP des Arcs beweist sich wieder mal Nami, die nicht nur wieder auf Jinbes Rücken sitzt, was ich immer sehr cool finde. Sie ist quasi, also Jinbe ist quasi ihr Mount. Das finde ich ganz cool. Das finde ich irgendwie super. Und auf der Flucht kommen sie, wer ist denn das alles? Pedro, Ruffy, Sanji? Carrot, Jinbe und Nami. Ja, wo ist Chopper eigentlich? Ja, die kamen doch auf die super Idee, noch das U-Boot zu holen. Ach ja, stimmt, die sind ja das U-Boot holen, genau. Naja. Ja, ich weiß auch nicht, die U-Boot-Idee. Ich habe sie beim letzten Mal ja nicht so geil gefunden. Auf jeden Fall finden sie King Baum wieder. Der so richtig geil zusammengenäht ist. Das sieht sehr gut aus. Ja, genau. Also wer auch immer das gemacht hat, ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch nicht, da kommen so Herzen von ihm. Das verstehe ich nicht ganz. Er hat anscheinend so einen kleinen Baum, in den er sich verliebt hat neben sich. Mhm. Gut, haben wir noch ein bisschen Love Story mit den Ents dabei. Auf jeden Fall, Nami war clever genug, um ja noch ein zweites Stück der Vivre-Card dabei zu haben. Und jetzt müssen nicht mehr alle rennen, sondern sie reiten auf King Baum. Es wäre lustig gewesen, wenn Nami jetzt immer noch auf Jinbe reiten würde. Mountception praktisch. Oh ja, stimmt. Nee, macht sie aber leider nicht. Clever von Nami natürlich mal wieder. Hat was, also hat die Karte vorher in 2 geteilt, weiß ich nicht, in ein BH, wie nennt man das, in ein BH-Behältnis. Körbchen? Körbchen? Ja, natürlich. ja, und King Baum, beziehungsweise alle Homies, müssten ihr logischerweise ja jetzt zu Diensten sein, solange Big Mom nicht in der Nähe ist. Gut. Nächstes Panel, Big Mom kommt angeflogen. Ja, Big Mom kommt von ihrer Wolke aus auf die Fluchttruppe herabgestürzt. Und man sieht, dass Big Mom ein Schwert dabei hat. Genau, das haben wir schon einmal gesehen vorher. Okay, nämlich habe ich das vergessen. Als diese Fliege in ihrem Schlafzimmer war, das Schwert ist nämlich Napoleon. Ach so. Also, dieser Hut ist quasi das Schwert. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber anscheinend kann... Das wüsste ich allerdings auch, gern. Ja, anscheinend funktioniert's. Also Big Mom kommt quasi mit einem etwas verstörenden Gesichtsausdruck auf die Strohhüte angeflogen. Hat unter Napoleon so ein komisches Bandana. Ja, stimmt. Ja. So Piratin. Überraschung. Ja, wenn man vor dem Kapitel darüber gesprochen hätte, schon, dass, als wir sie gesehen haben, dass sie wegfliegt, ja, nicht so ganz. Die Frage ist, was passiert jetzt? Ja. Jetzt ist, also, bekämpfen können sie nicht. Das haben wir schon gesehen, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Buffy im Gear 4, den Schlag hat sie locker abgeblockt. Ja, vor allem auch jetzt mit einem Schwert noch dabei. Ruffy kämpft nie gegen Schwertkämpfer eigentlich. Mhm. Ja, eben. Und außerdem, selbst wenn sie jetzt kämpfen würden, würde der Kampf wahrscheinlich so lange brauchen, dass der Rest der Big Mom-Piratenbande einfach aufschließen kann und dann ist eh die Kacke am Dampfen. Genau. Ja, ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, was jetzt passiert. Ich habe mir da jetzt noch keine Theorie bereitgelegt. Nun, Irgendwas muss passieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Ruffy nochmal in Gear 4 geht und vielleicht zwei, drei Schläge von ihr blockt. Oder ob sich jetzt doch jemand opfern wird und sie beschäftigen wird. Das ist nämlich meine Befürchtung, muss ich sagen. Um die nötige Zeit zu haben. Also es ist ja nicht nur Big Mom, sondern wir sehen ja auch, dass sie verfolgt werden von Homies und dieser Typ mit diesen Flammenhaaren ist auch dabei und dieser Totengräber ist auch dabei. Die haben so einen Homie-Wagen, mit dem sie die verfolgen. Und einer reitet auf einem Stuhl. Nun ja. ich bin ratlos. Ja. Cake, hand over, sagt sie. Hand it over. Aber sie haben ja keinen Kuchen. Das ist wieder der Punkt. Eben glaubt sie, ja, sie haben den Kuchen, jetzt sieht sie sie. Wo sollen sie den Kuchen haben, bitte? Ja, das ist jetzt auch die Frage, ob die flüchtenden Strohhutpiraten, ob die Big Mom auch zureden können wie PSP. Oh nee, wir haben den nicht. Geh mal da hinten gucken. Währenddessen gehen wir einfach weg. Oder ob sie halt selbst sieht, hier ist ja gar kein Kuchen. Ah, Perespero, der hat mich betrogen und dann fliegt sie wieder zurück. Das wäre aber dann, logisch gesehen wäre das drin, aber dann hätte man das jetzt nicht zeigen brauchen mit Big Mom. Eben. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was passiert. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt der Moment kommt, wo sich jemand opfert. Aber selbst, ich habe immer die Möglichkeit im Hinterkopf, dass Jimbe oder Pedro stirbt. Ja. Möglich, alles möglich. Jimbe hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, damit würde Oda nicht viel falsch machen. Pedro wäre im Prinzip nicht weiter tragisch, da er seinen Tod ja schon eingeplant hatte. Sagen wir mal so, ganz, ganz platt gesprochen. Ob das jetzt nötig wäre innerhalb der Story, andere Sache. Aber jetzt angenommen, Pedro bleibt zurück. Was will der machen? Der hat doch keine Chance. Der wird doch mit einem Schlag umgehauen. Jimbe vermutlich dasselbe. Also da ist jetzt niemand, wo ich sagen könnte, außer Ruffy, der vielleicht mal eine Minute oder so den Yonko aufhalten könnte. Die müssen dann bis aufs Schiff, die müssen dann erstmal wegsegeln. Big Mom hat ihre Wolke, die kann quasi sie überall hin verfolgen. Vielleicht ist das jetzt so ein Running Gag bis zum Ende der Serie. Also immer Big Mom ist immer dicht auf den Fersen auf ihrer Wolke. Und die bekommt so ein Spin-off-Abenteuer, Big Mom and her Cloud. Ja, aber das glaube ich nämlich auch. Selbst wenn Pedro sagt, gut, ich verschaffe euch Zeit, flieht weiter, stelle ich mir gerade super vor. Dann er springt vom Baum runter. Schlägt vielleicht gegen das Schwert. Ja, genau. Sie laufen erstmal weiter und dann haut Big Mom Pedro halt mit einem Schlag direkt in den Boden und fliegt direkt weiter und die Strohhüte sind nur 5 Meter weiter gekommen. So. Ja. Und dann muss ich der nächste opfern. Ja. Eine ausweglose Situation? Es gibt immer einen Weg. Und oder ja, aber ich sehe gerade, also ich habe jetzt, wir müssen dazu sagen, wir haben beide das erst vor einer Stunde ungefähr gelesen, vor anderthalb Stunden, also es ist quasi auch noch sehr frisch bei uns. Ich habe jetzt noch nicht viel, was Theorien oder Möglichkeiten oder kleine Beobachtungen in dem Kapitel angeht, gelesen, aber für mich schreit das gerade massiv danach, dass jemand auftauchen muss, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Jemand, der stark genug ist, um Big Mom aufzuhalten. Ja, das schreit auf jeden Fall wieder so nach so einer im Dragon Ball Jargon würde man Piccolo-Rettung sagen. Da ging es ja immer darum, dass Son Gohan, kurz bevor Son Gohan stirbt, taucht Piccolo auf. Ja, stimmt, genau. So, und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Moment jetzt kommt. Und wer dann auftaucht, keine Ahnung, raten wir mal, es ist Zorro und die anderen Leute. Einzige Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt auch sehe. Weil die haben gemerkt, die lassen sich aber Zeit. Zorro und noch ein paar Leute sagen, okay, wir gucken mal nach den Rechten und kommen dann alle gemeinsam zurück. Ja. Also Zorro, Law und meinetwegen noch einer von den Su-Grafen, Nekomamushi, Ino, Rashi. Ja, vielleicht ist auf Wano ja auch alles nicht nach Plan gelaufen. Die sind gar nicht erst auf die Insel draufgekommen, sind quasi direkt umgedreht und treffen jetzt 3 Tage später quasi auch auf der Insel ein. Ja. Dann hätten wir aber das Problem, dass wir den Arc dann auflösen müssen. Dann sehe ich nicht mehr, dann muss Big Mom fallen, dann muss gekämpft werden und wir haben gesehen, dass Ruffy eigentlich nicht in der Lage ist zu kämpfen aktuell. Ja. Der müsste erstmal schlafen, ordentlich essen. Die einzige Person, die ich gerade sehe, die da so einfach, weil ich so ein bisschen Parallelen sehe, auch dadurch, dass Oda letztens dieses What If Sabo mit Akaino gemacht hat, ich sehe da ehrlich gesagt von der Stärke her und von dem Impact, dass es wirklich was bringen würde, nur Shanks, der quasi dazwischen springt und sein Schwert gegen Big Mom Schwert schlägt. Sonst gibt es niemanden, der da irgendwie was ausrichten kann. Ruffy beschützen wollen würde, ne? Ja, genau. Jemand, der mit Ruffy verbündet ist. Jemand, der die Zeit oder die Möglichkeit hat, Big Mom aufzuhalten. Jemand, der die Möglichkeit hat, erst in dieses Territorium reinzukommen. Überhaupt sich da reinzukämpfen von der Kampfkraft her. Ich meine, die ganze Strohhutflotte könnte sich natürlich jetzt auch dahin gesegelt haben selbst, aber die würden alle mit einem Schlag umgehauen. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, dass die, ich meine, die Gladiatoren haben Doflamingo da 10 Minuten aufgehalten, aber wenn Big Mom auch noch in jedem Anfall drin ist, das wird einfach nicht funktionieren. Also, boah, und jetzt haben wir eine Woche Pause. Also, ja. Genau, das ist richtig gemein. Ja, das ist echt fies. Gemein. Nächste Woche Pause nach so einem Cliffhanger. Ja. Aber ich sehe auch eigentlich auch nur Shanks als einziger, der da die Macht und die Intention hätte, Ruffy vor Big Mom zu beschützen. Ja, und selbst Sabo würde wahrscheinlich nicht viel gegen Big Mom ausrichten können. Nein, glaube ich auch nicht. Also Sabo. Ja. Mit so einer Logia, ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass er sie ein bisschen besser aufhalten könnte. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, warum Pudding das gesagt hat, mit dem das Chiffon dafür die Expertin ist. Vielleicht ist sie wirklich jetzt, also unabhängig davon, dass ich das nicht haben will, weil ich Pudding doof finde, aber vielleicht ist es wirklich so, dass sie jetzt die Big Mom, beziehungsweise alle anderen außer Big Mom in die andere Richtung locken will, also dass sie quasi Batch verfolgen. I see. Damit halt die Strohhüte irgendwie wegkommen. Ist aber jetzt quasi, dass Big Mom 10 Meter vor denen ist, eigentlich hinfällig. Ja. Interessante Theorie, ja. Also ich. Ein Kampf alle gegen Big Mom. Weiß ich nicht. Die Germa muss irgendwie noch ins Spiel kommen. Der Arc kann jetzt so für die nicht gelaufen sein. Es wurde ja an einer Stelle kurz erwähnt, dass das Königreich der Germa schon invaded wurde. Aber, Ja. Ein schwieriges Kapitel, finde ich. Tatlosigkeit macht sich breit. Ja, so ein bisschen. Ja, wir sind auch wie Süßigkeiten in einem Käfig gefangen. Ja, ja. Wir sehen keinen Ausweg. Na ja, gut, dann an dieser Stelle vielleicht mal den Aufruf an alle Zuhörer. Wenn ihr die Theorie habt, wie es jetzt weitergeht, was jetzt passieren könnte oder irgendwie, ob ihr eine Vorhersage fürs nächste Kapitel dann in 2 Wochen wagen könnt oder wollt, dann ja, schreibt es einfach mal bei YouTube oder in dem Blog drunter. Wäre mal ganz, ganz interessant. Ich werde mich jetzt auch noch natürlich ein bisschen einlesen, was im Internet so dazu diskutiert wird, aber schwierig. Wer übrigens mit seiner Theorie richtig liegt, der gewinnt ein getragenes T-Shirt von Max. Unterschrieben. Ich sage euch an diesem Punkt, dann solltet ihr bitte lieber komplett falsch liegen, weil das wollt ihr nicht. Na gut. Alles klar. Dann wären wir durch mit 873. Nun. 2 Wochen Pause. 2 Wochen Pause. Mal gucken, was in der Zwischenzeit kommt. Bis hierhin auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuhören. Die Ratlosigkeit bitten wir zu entschuldigen. Ich hoffe, oder beziehungsweise ich glaube ja, dass es euch genauso geht. Was will man da machen? Nun. Beinen. Dann bis spätestens in 2 Wochen. Auf Wiederhören. Tschüss.